Servus Leute und willkommen zur Podcast Folge 2. In der heutigen Folge soll es darum gehen, was du denn bei einer Gründung so alles zu beachten hast, beziehungsweise worauf ich dich ein bisschen aufmerksam machen möchte. Dann steigen wir direkt auch mal ein. Was mir ganz wichtig ist, auch gleich zu Anfang zu erwähnen, ist, dass bevor du überhaupt erstmal startest, dir überlegen solltest, was du überhaupt machen willst und vor allem ganz wichtig, worin deine Stärken liegen. Du kannst nicht einfach drauf losmachen, ohne überhaupt den Kopf gemacht zu haben, was du überhaupt machen willst. Klar, beim Gehen findet sich der Weg. Falls du so eine Variante willst, würde ich dir empfehlen, such mal nach T-Shirt-Business anfangen oder so. Damit habe ich nämlich begonnen. Und zwar, ich habe einfach angefangen, übers Internet T-Shirts zu verkaufen mit meinen Designs. Und es lief auch ganz gut, muss ich sagen. Daraus ist überhaupt erst entstanden, dass ich das Unternehmertum gestartet habe, weil ich wusste selbst nicht, wie ich anfangen soll, und das kam mir damals ganz gelegen. Also man hat dann, ich erkläre euch ganz kurz das System, und zwar erstellt ihr über Photoshop oder ihr outsourcet es ein Logo und dann geht ihr auf Spreadshirt oder ich habe es über Teasely gemacht und ladet da euer Logo hoch, packt es auf T-Shirts drauf und dann bestimmt ihr den Preis, für wie viel ihr das T-Shirt verkaufen wollt. Das Tolle daran ist, ihr müsst es nicht selbst drucken oder so, sondern das macht Spreadshirt oder auch halt Teasely für euch. Und dann geht ihr auf Facebook und startet dann eine Werbekampagne für 5 bis 20 Euro, je nachdem. Das habe ich gemacht bis zum März diesen Jahres. Das lief wirklich ganz gut. Und dann habe ich angefangen, jetzt mit meiner heutigen Firma daran zu arbeiten. Also hat sich quasi daraus auch etwas ergeben. Soweit vielleicht ein kleiner Exkurs dahin. Dann plant euch wirklich viel Zeit ein. Also ich glaube, ich lag noch nie mit meiner Zeitplanung so daneben wie mit Artist Hub aktuell. Ich habe damals damit gerechnet, also am Februar habe ich damit gerechnet zwischen 3 und 4 Monate. Es wurden schlussendlich 6 und wir sind immer noch nicht fertig. Wir befinden uns ja immer noch in der Testphase. Das heißt, ich lag da ziemlich daneben, was die Zeit angeht. Das heißt, nehmt euch wirklich mehr Zeit, als ihr ursprünglich eingeplant habt. So kommt ihr auch nicht so zur Enttäuschung, weil ich war dann schon ein bisschen deprimiert, als ich dann gesehen habe, oh hoppla, mit meiner Zeitplanung kommen wir überhaupt nicht hin. Aber so ist das halt. Dann auch ein weiteres Thema ist, was ist mit Startkapital? Dazu erzähle ich euch auch direkt was, und zwar, ich denke nicht, dass die meisten Hörer von euch jetzt gleich mal 25.000 Euro haben, um eine GmbH zu gründen, und das würde ich auch niemals empfehlen. Die meisten, die hier wahrscheinlich zuhören werden, fangen ganz klein an, wollen überhaupt erstmal sich austesten. Da empfiehlt es sich einfach wirklich mit kleinem Geld zu starten. Wenn ihr zum Beispiel einen Blog anfangen wollt, seid ihr dazwischen, 60 bis 120 Euro. Amazon-Verkauf ist da schon höher angesetzt. Und wenn ihr halt so Leute, Programmierer sucht, dann könnt es wirklich in die Tausende gehen. Ich persönlich habe keine Tausende von Euro, deshalb habe ich da was anderes verwendet. Das erzähle ich aber in der nächsten Podcast-Folge. Also ein anderes System. Dann habe ich mitbekommen, ob man einen Businessplan bräuchte. Da habe ich mir gedacht, braucht man wirklich einen? Ich habe mir wirklich einen Kopf zerbrochen. Ich muss sagen, ich habe mir keinen gemacht. Und die wenigsten, die ich so jetzt kenne, die auch was gestartet haben oder auch die ich höre, die haben sich alle keinen Businessplan gemacht. Die haben einfach alle angefangen und haben geguckt, wie sich's entwickelt. Daraus leite ich auch direkt den nächsten Punkt ab. Und zwar, bitte startet erstmal nebengewerblich. Also meldet ein Kleingewerbe an. Weil gerade die Jüngeren unter euch, die Eltern, also so war das bei mir zumindest, werden euch direkt sagen, oh je, hör auf damit, geh lieber weiter zur Schule, mach das und das. Also ihr werdet das direkt ausgeredet kriegen. Oder zumindest versucht. Ich habe in meiner Familie überhaupt gar keine Unterstützung erfahren. Als ich denen dann aber lang und breit erklärt habe, dass ich erstmal ein Kleingewerbe starten will und das alles nur nebenher machen werde, hat sich die Lage dann doch schon wieder relativ beruhigt. Das heißt, das wäre auch eine Variante für die jüngeren Hörer unter euch. Das jetzt auch bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht zur Anstiftung zur Schule abbrechen oder Ausbildung abbrechen, nur weil ihr euch jetzt überlegt, ein Unternehmer zu werden oder selbstständig, sondern macht euch wirklich Gedanken darum, ich weise darauf hin, ihr habt Standbein und Spielbein, das ist ein guter Vergleich, finde ich immer. Und zwar, wenn euch das Spielbein aktuell immer noch mehr trägt als das Standbein, dann bleibt erstmal auf dem Spielbein. Wenn ihr mal auf dem Standbein stärker sein solltet als auf dem Spielbein, dann könnt ihr wechseln. Aber davor bitte nicht. Auch wenn ihr jetzt euch kurz vorm Ende eurer Schulzeit befindet, also ihr habt vielleicht kurz vorm Abitur und jetzt habt ihr ein paar Euro mit eurem Unternehmen verdient und jetzt denkt ihr euch, wer braucht schon Abitur? Oh, nee, bitte lasst's. Macht's fertig unbedingt. Also das soll hier keine Anstiftung sein dazu, jetzt euren Job oder was auch immer da abzubrechen oder euer Studium. Also das bitte sein lassen. Dann auch noch so ein kleiner Punkt ist, ich habe schon mitbekommen, dass sich Leute Gedanken machen direkt am Anfang, welche Rechtsform sie nehmen wollen, weil sie Angst haben, mit ihrem Privatvermögen zu haften. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, die Angst finde ich sehr unbegründet, denn wenn ihr euch wirklich mit eurer Idee lange befasst habt, dann werdet ihr merken, dass man nicht direkt von Anfang an sich darum Gedanken machen muss, sondern das kommt erst viel, viel später. Also ich habe mir von Anfang an natürlich auch darüber Gedanken gemacht und für mich war klar, bis überhaupt so viel Geld ich verdiene, dauert es noch eine ganze Weile. Und noch zum Schluss ein kleiner Tipp, vielleicht nicht direkt alles übers Privatkonto laufen zu lassen. Das heißt, macht euch ein Geschäftskonto. Ihr habt einfach den Vorteil, das empfehle ich eh, ihr habt besseren Überblick über eure Finanzen. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, weil wenn ihr mal keinen Blick über eure Finanzen habt, dann kann das euch echt Probleme bereiten. Und das einfach im Voraus schon zu verhindern, ist wirklich ganz, ganz einfach, wenn ihr einmal einen Termin bei der Bank macht und euch dann ein Geschäftskonto eröffnet. Das erspart euch auch dann mal später ziemlich viel Arbeit. So, und nun noch ganz, ganz, ganz zum Schluss möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen. Bitte, wenn ihr jetzt anfangt, dann habt nicht direkt Angst zu scheitern. Die braucht ihr gar nicht haben. Natürlich, das ist irgendwie, man wird vom Freundeskreis irgendwie hingewiesen, oh, guck mal, der ist gescheitert und der hat es auch nicht geschafft. Ja, aber die ganze Zeit zu sagen, der und der hat es nicht geschafft, bringt euch nicht weiter. Ihr müsst selbst versuchen. Ihr seid nicht jemand anders, ihr seid ihr. Und deshalb, jetzt zum Schluss sage ich euch, versucht euer Ding. Lasst euch von niemandem ausreden. Nicht vom Partner, nicht von der Familie, nicht von Freunden. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und bis zum nächsten Mal.